Hallo und herzlich willkommen zum Waldgeflüster-Podcast in der Ausgabe 7. Ich bin heute beim Verein für Obdachlose und spreche mit Frau Magistra Scarlett über die Tätigkeiten des Vereins, über Obdachlosigkeit im Speziellen, wie es dazu kommt, dass Menschen in der Obdachlosigkeit landen. Und ja, im weiteren Verlauf werden sich dann sicher weitere Fragen ergeben. Hallo. Ja, hallo. Ja, vielleicht starten wir mal kurz gleich am Anfang mit der Geschichte. Also wie ist es zur Gründung des Vereins gekommen? Also was war da der Ansporn damals? Der Ansporn war so, der Pfarrer Jonischkeit, das war ein evangelischer Pfarrer, ist am Weihnachtsabend mit dem Zug gefahren und eben am Bahnhof Innsbruck ausgestiegen und da hat er einen Haufen Obdachlose gesehen, die am Weihnachtsabend eben kein daheim gehabt haben, oder? Und da hat er sich gedacht, na, das kann so nicht sein, da muss ich was machen. Und hat sich mit dem damaligen Caritas-Direktor zusammengetan und so ist der Verein für Obdachlose entstanden. Mhm. Und da eben, als erstes hat es die Einrichtung D-Stube gegeben, das ist ein Tagesaufenthaltsstätte, natürlich früher ganz in einem kleinen Rahmen, da waren so 15 bis 20 Personen drin, waren eigentlich alles Männer und eigentlich alle aus Tirol. Das hat sich mittlerweile geändert natürlich, wir haben mittlerweile täglich bis zu 150 Personen, das sind so Spitzen im Winter, oder? Mhm. Im Sommer sind es teilweise 130 Personen täglich und 12% sind davon Frauen. Und viele sind natürlich jetzt nicht mehr aus Tirol, sondern haben einen Migrationshintergrund und sind bei uns gestrandet. Also hat sich in den 27 Jahren, den es den Verein gibt, auch insofern entwickelt, dass es nicht nur eben Einheimische sind, sondern eben auch Ausländer mit Migrationshintergrund, die Hilfe suchen. Ja, wir haben zwar immer noch jetzt gerade in der D-Stube 60% Österreicher, aber vielleicht erzähle ich gerade noch, welche Einrichtungen wir noch haben. Und zwar neben der D-Stube, die gibt es jetzt 27 Jahre, hat es dann vor 25 Jahren die Kleiderausgabe gegeben, also gibt es jetzt 25 Jahre lang. Und zwar wird da Kleidung, die von der Tiroler Bevölkerung gespendet wird, an Bedürftige weitergegeben. Die sind also jetzt nicht nur Obdach- und Wohnungslose, sondern Alleinerzieherinnen, Mindestrentner und einfach jeder, also wo bedürftig ist, kriegt kostenlos Kleidung. Mhm. Okay. Weiter ist dann gegangen mit der Beratungsstelle BARWO, die gibt es jetzt auch schon über, ich glaube 20 Jahre. Das ist eine Sozialberatung, wo es einfach darum geht, um Existenzsicherung und Wohnungs- und Arbeitssuche. Weiters hat es dann gegeben das betreute Wohnen, also gibt es jetzt noch. Das heißt, der Verein für Obdachlose hat 12 Gassonieren angemietet und vermietet die an Personen, die sich von uns betreuen lassen, weiter. Das heißt also, man kommt zu uns her, wird einmal dahingehend auch begutachtet, ja, lasst er sich betreuen, lasst sie sich betreuen, oder? Weil es ja darum geht, die Menschen sollen die Möglichkeit haben, in 2, 3 Jahren das Wohnen wieder zu lernen, oder? Dass man sagt, okay, ich kann einkaufen, ich kann putzen, ich kann kochen, ich kann mich selber versorgen. Also wieder der Weg in die Selbstständigkeit. In die Selbstständigkeit lernen. Und auch das Lernen, wie gehe ich denn jetzt mit Nachbarn auch um, wie verhalte ich mich denn in einer Wohnung drin, oder? Und das lernen sie einfach bei uns und dann können wir sie in die Selbstständigkeit sozusagen entlassen. Wir müssen natürlich schauen, findet man eine Wohnung für sie, die leistbar ist, an dem hapert es ja meistens dann. Ja. Das heißt, wir sind schon darauf angewiesen, dass die Klienten und Klientinnen dann Stadtwohnung kriegen. Das ist vor allem da in Innsbruck mit den günstigeren Wohnungen eh sowieso größer. Ja, weil das ist bei uns wirklich eine Katastrophe mit den Mietpreisen. Und es wird immer schlimmer. Ja, da ist kein Ende in Sicht. Nein, überhaupt nicht, ja. Und das wird auch das Thema eigentlich für uns fürs nächste Jahr, also Wohnraumbeschaffung, oder? Oder für die nächsten Jahre eigentlich, oder? Und auch, dass wir da an die Politik mehr gehen müssen, weil da braucht es einfach politische Unterstützung, dass sich da irgendwas ändert, gell? Weil wir haben ja auch keine Lösungsmöglichkeit jetzt. Oder wir können keine bieten, gell? Ja. Weil, okay, wir können sagen, okay, günstige Wohnungen, gell, dann haben wir keine Probleme. Oder fast keine. Ja. Aber so, weil es gäbe ja schon Wohnungen, aber die sind einfach viel, viel zu teuer. Gell? Aber dass ich nicht ganz davon abkomme, wir haben jetzt noch 2 andere Projekte. Das ist das Projekt Lama. Und zwar ist das ein Bauernhofprojekt. wo man sich für einen Vormittag verpflichtet, mitzuarbeiten. Die weitere, also was davor sein muss, man muss einen Reha-Antrag stellen, das machen natürlich wir, und man muss eine Alkoholerkrankung haben. Das heißt, also man muss trinken, damit man beim Projekt LAMA mitarbeiten kann, oder? Das ist ein akzeptierendes Projekt, das heißt, wir akzeptieren, dass sie trinken, sie müssen nicht aufhören, sie dürfen nur nicht während der Arbeit trinken, und in der Früh werden sie, also wird der Alkoholgehalt gemessen, also mit dem, wo man da rein lässt, ja, gell? Okay. Und der muss, der Promillegehalt muss unter 0,5 liegen. Ja. Wenn der drüber deckt, ja, dann darf man nicht mit. Und so ist es, dass die Klienten auch sehen, ich habe ja schon um 8:45 über 0,5 Promille, oder? Ist ja komisch, trinke ich vielleicht doch mehr, oder? Ja. Und, oder wenn das passt jetzt mit dem Promillegehalt, dann merken sie die körperliche Arbeit, wie sie die vielleicht gar nicht mehr so backen, oder? Und dass sie an ihre Grenzen stoßen und das vielleicht auch dazu führen kann, dass sie sagen, okay, ich lasse vielleicht jetzt den Schnaps weg, gell? Vielleicht geht's mir dann besser beim Arbeiten und so. Dass einfach, dass sie selber zu einem Umdenken kommen. Dass sie vielleicht mehr auf ihren Körper achten, oder? Ja. Das ist einfach so der Sinn und Zweck von dem Projekt. Und ich denke, wir haben immer wieder Erfolge. Das heißt, für uns ist es ein Erfolg, wenn jetzt schon jemand aufhört mit dem Schnaps zu trinken. Das ist ein Erfolg. Der muss nicht aufhören zu trinken. Wenn er schon das reduziert und seinen täglichen Spiegel hat, ist es schon ein Erfolg für uns. Das klingt zwar irgendwie eigenartig, aber man muss immer sehen, man wird sie nicht heilen. Man kann nicht sagen, jetzt müssen alle aufhören zu trinken oder alle müssen einen Entzug machen. Das geht nicht. Aber das zumindest eine Arbeitsfähigkeit ein bisschen an den Tag. Ja, es ist so. Das Durchschnittsalter ist schon da bei 45. Das heißt, in einen normalen Arbeitsmarkt einzukriegen, in den ersten, oder? Ist ganz schwierig. Ja. Also, wir sind schon froh, wenn sie das schaffen, oder? So wieder halbwegs eine Normalität einkriegen, eine Struktur in ihr Leben, oder? Wenn die daherkommen in der Früh und sie sind pünktlich und sie machen das am Vormittag, das ist ganz viel schon. Das ist ganz viel wert, oder? Wir dürfen jetzt da nicht von uns ausgehen. Klar. Gell? Und ich denke, das ist das Schwierige dabei, oder? Das andere einfach. Wie wird das Angebot aufgenommen? Eigentlich recht kommt gut. Kommt das gut an? Ja, wir machen jetzt auch gar keine Werbung dafür. Wir haben jetzt einen Bus, wir können also täglich 8 Menschen mitnehmen. Und das ist eigentlich, ich glaube, wir sind so durchschnittlich bei 7,4 ausgelastet. Mhm. Das heißt, das läuft eigentlich sehr gut. Wir könnten wahrscheinlich noch einen zweiten Bus füllen, nur, ja, dafür muss erst einmal ein Geld da sein. Klar. Aber wir sind ja so schon fast zufrieden, gell? Ja, und eine weitere Einrichtung, die jetzt als letztes dazugekommen ist Streetwork. Das ist eine aufsuchende Straßensozialarbeit. Das heißt, die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen gehen auf die Straßen und suchen die Klienten auf, die vielleicht Klienten werden. Also sie sind meistens wirklich Obdachlose, die auf der Straße leben. Also unsere Mitarbeiter müssen einfach mal so Kontakte knüpfen, oder? Das ist recht schwierig, weil viele teilweise auch krank sind, psychisch krank, oder? Und sich schon sehr eigentlich vom normalen Leben abgesondert haben, oder? Das kann manchmal sein, dass es wirklich ein halbes Jahr lang dauert, bis man so eine Kontaktaufnahme ein bisschen intensiviert hat. Dass man sagt, hallo, wie geht's dir, oder? Und der andere ist dann vielleicht einmal zu einem Gespräch bereit. Und vielleicht kann man mal sagen, ja, brauchst Hilfe, soll man was für die machen und so, oder? Das geht ganz, ganz langsam voran, oder? Das ist ja für viele wahrscheinlich schon eine Überwindung, sich überhaupt einmal eingangs einmal zu melden, oder? Und dann im weiteren Verlauf das Gespräch aufbauen wird. Ja, das ist sicher, sein. Ja. Und es ist so, wir sind die einzigen in Tirol und ich glaube darüber hinaus, die Streetwork für Erwachsene anbieten. Mhm. Weil normalerweise wird es immer bloß für Kinder und Jugendliche angeboten. Ja. Und es ist, man muss bedenken, jetzt zum Beispiel in Halt, ich glaube, da gibt es 6 oder 8 Sozialarbeiterinnen für Kinder und Jugendliche und Innsbruck hat 2 Stellen für ganz Innsbruck, für die Erwachsenen auf der Straße. Okay. Und das finde ich ein bisschen eigenartig. Gell? Okay, das war... Ja, das heißt, also wir schaffen das eigentlich nicht mehr, dass wir da komplett dem Auftrag nachkommen, weil das einfach viel zu viele sind. Okay. Wir haben teilweise so 120 auf der Straße, also 120 Personen, die wir eigentlich mit Streetwork betreuen sollten. Und das ist eigentlich nicht möglich. Und das wächst. Also da wächst das auch ganz brutal. Wir haben jetzt, da habe ich auch so Zahlen, oder? 2009 waren es im Streetwork 81 Klienten und Klientinnen, 2010 waren es 129 und 2011 waren es bereits 233. Das heißt, also das steigt und okay, steigt und steigt. Das steigt explosionsartig, kann man ja sagen. Es sind schon ein paar, die gehen dann wieder weiter, oder? Ja. Aber wir haben schon so einen fixen Stamm sozusagen, die einfach betreut werden müssen und hier eigentlich in Tirol bleiben. Das wird man wahrscheinlich nicht alles als Verein alleine schaffen können, oder? Wie gibt es Zusammenarbeit mit anderen Organisationen? Ja, natürlich. Also wir vernetzen uns da recht intensiv jetzt mit Dovas für Frauen, mit dem BSD, also Caritas. Ja. Also das nutzt wahrscheinlich schon jede Gelegenheit dazu, oder? Weil ohne dem geht es einfach gar nicht. Man muss sich quasi gegenseitig etwas stützen. Ja. Ja, und man gibt ja teilweise auch Klienten und Klientinnen weiter. Mhm. Man muss ja immer schauen, wo werden die dann am besten betreut, wer macht was, oder? Und wo kann ich die Klienten und Klientinnen auch hinschicken, wo sie dann die bestmöglichste Betreuung und Beratung kriegen. Und schon allein deswegen muss man sich ja auch vernetzen und austauschen. Mhm. Weil jeder macht ja jetzt das Gleiche. Ja, okay. Geld ist immer eine große Frage. Ja. Wie finanziert sich der Verein? Wir finanzieren uns über Subventionen von Stadt, Land und AMS und ein Viertel davon über Spenden. Das heißt, wir sind auf Spenden angewiesen. Mhm. Okay, das ist ein großer Anteil. Bitte? Das ist ein relativ großer Anteil, ja. Spenden. Mhm. Mhm. Doch. Und also nicht nur Geld spenden, sondern auch Sachspenden. Wir brauchen eben Kleidung immer und Zelte, Schlafsäcke, Rucksäcke, so was man eigentlich auf der Straße auch braucht. Was man so braucht, Decken ja. Wahrscheinlich. Decken auch, mhm. Ja. Okay. Und wir starten auch immer im Herbst so einen Aufruf an die Bevölkerung, eben, dass wir gern Sachspenden hätten. Ja. Und das klappt eigentlich immer recht gut. Klappt das gut? Ja, doch. Okay. Wir haben es auch im letzten Winter gemerkt, der ja so ganz furchtbar kalt war, mhm. Dass sehr viele angerufen haben und gefragt haben, ob sie spenden können. Sie würden gern was, weil das einfach so furchtbar kalt ist, oder? Und das war ganz überwältigend auch. Dass man einfach auch an andere denkt, oder? Ohne dass es jetzt einen Spendenaufruf braucht, oder? Dass man selber draufkommt. Das fand ich also wirklich ganz rührend auch. Das ist natürlich nicht schlecht. Sie haben ja gerade gesagt, also Spenden aus der Bevölkerung, das funktioniert ganz gut. Mhm. Wie wird denn Ihre Aktivität von der Bevölkerung aufgenommen? Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass da, wo Obdachlose in Quartieren untergebracht sind, dass es da hin und wieder Probleme geben könnte mit Nachbarn oder ja, wie es halt so oft ist, dass sich halt jemand aufregt, da ist zu laut, da wird gerempelt und rüpel und so weiter und so fort. Wie? Ja, also das Problem haben wir schon, und zwar beim Vereinshaus selber. Ja. Unser Vereinshaus ist schon ein bisschen abgelegen, aber trotzdem sind daneben Wohnhäuser. Und hin und wieder haben wir jetzt schon, also oder sagen wir seit einem Dreivierteljahr, sind vermehrt Personen über Nacht da geblieben. Und die haben auch getrunken gehabt und haben sich nicht gerade angenehm verhalten, oder? Mhm. Und da kriegt man natürlich Probleme, weil niemand möchte es haben, klar. Oder? Dass welche herumjohlen und Musik machen und sich einfach pflegelhaft benehmen, oder? Da haben wir natürlich einschreiten müssen, haben das auch gesagt, sie dürfen nicht bei uns übernachten, oder? Und mittlerweile würde ich sagen, haben wir das im Griff gekriegt. Okay. Ja, also es ist, man muss auch immer schauen, wie schaut es ums Vereinshaus herum aus? Es muss täglich alles gereinigt werden, weil niemand mag da vorbeigehen, wenn es so dreckig ist, ja, wenn überall Bierdosen herumliegen, oder? Da müssen wir auch sehr sensibel gegenüber den Nachbarn reagieren, finde ich. Und sonst aber, die Arbeit, finde ich, an und für sich wird sehr gut aufgenommen. Wir kriegen ganz viel positives Feedback, dass sie das toll finden, dass es uns gibt. Welches Angebot wir da bieten und nein, ich muss sagen, eigentlich insgesamt ist es sehr positiv. Mhm. Ja, dann kann man ja vielleicht gleich ein bisschen da überleiten. Obdachlosigkeit im Jahr 2012. Wie verbreitet ist das eigentlich? Also wenn man so jetzt durch Innsbruck durchspaziert, also im Vergleich zu vielen anderen Städten in Europa, fällt's kaum auf. Wie verbreitet ist es eigentlich wirklich? Also Sie haben schon gesagt, Sie haben schon einige Klienten da. Wie ist Obdachlosigkeit im Jahr 2012 noch verbreitet in unseren Breitengraden? Also es ist sogar sehr verbreitet, nur ist es so, man erkennt nicht unbedingt, dass jemand obdachlos ist. Und zwar deswegen, weil wir ja um 8 Uhr früh die Möglichkeit bieten zu duschen, die Wäsche zu waschen, wir bieten gratis Kleidung an. Das heißt, niemand muss so auf der Straße sein, dass man sich schämen muss. Okay. Gell? Und deswegen erkennt man die auch nicht und man soll sie auch nicht erkennen. Weil das ist ja auch wichtig, dass nur weil man jetzt obdachlos ist, soll man ja nicht das erkennen. Oder? Ja. Das ist ja für die Leute selber auch ganz furchtbar. Also für viele. Die gesellschaftliche Ächtung auch reduzieren quasi. Und das, also da leisten wir schon einen Beitrag und ich finde es immer schön, wenn man sagt, ja, das sieht ja gar nicht so aus. Ja, Gott sei Dank. Gell? Gott sei Dank, ja. Und das kann man Gott sei Dank bieten, in der Teestube und mit der Kleidausgabe, dass jeder anständig beieinander sein kann. Über die Jahre hinweg haben Sie vielleicht schon etwas Erfahrungen gesammelt. Wird's schlimmer? Ja, es wird deutlich schlimmer. Ja. Natürlich haben wir auch Zuwanderung. Aus dem Osten kommen sehr viele. Es ist einfach, Österreich ist ein sehr reiches Land und muss sehr verlockend von der Weite aussehen, oder? Mhm. Wenn man dann da ist, weil die meisten kommen her, weil sie eben arbeiten wollen, merken sie, dass sie bei uns keine Arbeit kriegen, weil sie einfach wenn man aus der EWR kommt, braucht man eine EWR-Bescheinigung, oder? Und die kriegt man bei uns nur, wenn man entweder einen Haufen Geld hat, das sind so 11.000 Euro, im Sparbuch mitbringt oder auf dem Konto nachweisen kann, oder bereits eine Arbeit hat. Und das ist eben schon ein bisschen schwierig. Wie kriege ich denn schon jetzt in Polen hier eine Arbeit? Mhm. Kann möglich sein, ist aber meistens nicht der Fall. Und dann bin ich da in Tirol, in Innsbruck, und dann merke ich, ich kriege keine Arbeit. Ich kriege eigentlich gar nichts und hier ist es eigentlich gar nicht besser wie daheim. Nur, ich habe kein Geld mehr, dass ich heimkomme und irgendwie habe ich überhaupt keine Zukunft, weder daheim noch jetzt in Innsbruck, oder? Und dazu kommt dann wahrscheinlich auch noch die hohen Preise generell, die man dann vorher nicht einschätzen kann. Nein, überhaupt nicht. Weil auch für Lebenserhaltung, Lebensmittel. Woher sollen die das jetzt wissen, oder? Ja. Man würde immer sagen, oh, gehen wir nach Österreich, das ist so ein reiches Land und super, oder? Und da gibt es sicher eine Zukunft, und dann sind sie da und merken, sie haben überhaupt keine Zukunft. Mhm. Okay? Und das muss sicher sehr frustrierend sein. Es gibt auch immer wieder welche, die schauen, dass sie wieder heimfahren können. Wir haben da Möglichkeit, dass wir über die Stadt auch Tickets kriegen, oder? Dass sie wieder heimkommen, und weil die einfach dann merkt, und es geht einfach überhaupt nichts weiter, oder ich habe überhaupt keine Chance hier. Und das ist für uns auch immer ein bisschen sehr unangenehm, dass wir überhaupt keine Möglichkeit bieten können, dass sie Arbeit kriegen, einfach weil die gesetzlichen Bestimmungen so sind, oder? Mhm. Die kriegen auch nicht am Platz jetzt in der städtischen Herberge oder im Alexe-Haus zum Übernachten, sondern die sind wirklich auf der Straße. Die haben uns jetzt mit der Teestube, dass sie sich in der Früh gleich zu uns kommen können, duschen und was essen, oder? Verhungern muss niemand, aber zum Schlafen gibt es jetzt ein halbes Jahr lang nichts. Im Winter gibt es die Winternotschlafstelle, da braucht man jetzt keine EWR-Bescheinigung, oder? Weil über die EWR-Bescheinigung wird nämlich der Aufenthalt in der städtischen Herberge und im Alexe-Haus mit der Sozialhilfe bezahlt. Mhm. Gell? Und für die Winternotschlafstelle braucht es das nicht, aber das sind jetzt, kommen im Winter 31 Plätze, aber obdachlos sind natürlich deutlich mehr. Deutlich. Das heißt, kriege ich einen Platz, kriege ich keinen Platz, schlafe ich wieder heraus. Ja, und eben, da habe ich den weiten Weg hergemacht von Polen und Gott woher, und dann bin ich da auf der Straße. Sie haben jetzt Ausländer erwähnt, die nach Österreich kommen, um Arbeit zu finden. Es gibt aber noch natürlich auch Einheimische, die in die Obdachlosigkeit schlittern. Kann man das runterbrechen auf ein, zwei, drei Phänomene, warum sie überhaupt in der Obdachlosigkeit landen? Also ich denke, die sind meistens so, dass sie aus bildungsfernen Familien kommen, dass sie aus Familien kommen, wo einfach viel Gewalt vorkommen ist, wo trunken worden ist und wo einfach das Kind keine Perspektive gekriegt hat. Oder weil wir haben ein paar, die sagen, mein Gott, ich bin doch jeden Tag geschlagen worden, was hätte denn auf mir werden sollen? Oder? Und das ist schon, also das trifft sehr, sehr oft zu. Dass es einfach, dass man in Familien aufgewachsen ist, wo man einfach ja keine Zukunft gekriegt hat. Die Zukunft war selber, Gewalt auszuüben, zu trinken, weil man nie gelernt hat, Probleme zu lösen, verbal, sondern die muss sie irgendwie entweder niederschlagen oder niedersaufen, oder? Und ja, so kriegt man nie, keine gescheite Arbeit, weil man ja nichts gelernt hat. Man kann keine Arbeit halten, weil man trinkt und irgendwann hat man kein Geld mehr und dann landet man auf der Straße. Gibt's auch Erfolgsmeldungen, wo Menschen den Sprung zurück in die Gesellschaft schaffen? Ja, die gibt's schon. Also für mich kann es jetzt öfters geben, aber es gibt schon. Mehr Chancen haben natürlich jetzt Jüngere, die jetzt noch nicht so lange auf der Straße sind, die noch nicht so lange getrunken haben. Für die ist natürlich eher jetzt die Möglichkeit da, dass sie jetzt vielleicht dann einen Entzug machen, dass sie mit Hilfe von uns oder von anderen Einrichtungen einfach eine Arbeit kriegen, eine Wohnung kriegen und ganz ein normales Leben führen. Also die Möglichkeit ist da und es gibt immer wieder Erfolgserlebnisse. Nur zu wenig. Ja, viel zu wenig. Der Arbeitsmarkt ist dann für die 40-, 50-Jährigen dann wahrscheinlich sehr problematisch, wieder den Wiedereinstieg zu schaffen. Ja, wenn das überhaupt geht, oder? Wenn jemand schwer alkoholabhängig bin und vielleicht noch Probleme mit Tabletten und Drogen oder was weiß ich was habe, das ist so gut wie unmöglich. Gell? Also, ganz, ganz, ganz schwierig. Weil ich meine, man muss ja überlegen, wenn ich jetzt 20 Jahre lang getrunken habe, erstens sieht man mir das an und mein Körper packt die normale Arbeit einfach nicht mehr, oder? Da spielt es einfach nicht mehr. Und ich glaube, das ist einfach die Schwierigkeit, ja, dass man sich davon nicht mehr erholt vor Alkoholsucht. Warum braucht es eigentlich einen Verein? Warum macht sowas nicht der Staat? Das ist eine schwierige Frage. Oh, mein Gott, ja. Ich denke einfach so, ein Staat kauft Leistung zu. Mhm. Also ich sehe das jetzt nicht so problematisch. Mein Gott, wir sind ja eben vor jetzt daraus entstanden, dass eben das evangelische Pfarrer und der Caritas-Direktor sich das gedacht haben, oder? Und ja, mit Hilfe, aber schon jetzt vom Staat, oder? Der hat sich ja davor nicht gedrückt. Okay. Aber er hat das erfahrenere Menschen machen lassen. Und das finde ich so ganz in Ordnung. Okay, das ist dann natürlich verständlich. Die politische Situation. Sie haben schon gesagt, also es gibt Unterstützung von der Stadt, vom Land. Es könnte natürlich besser sein, wahrscheinlich. Nein, das kann immer besser sein, gell? Aber es gibt ja natürlich mehrere soziale Einrichtungen und alle wollen immer mehr Geld. Ja, ich meine, verstehe schon, dass das nicht immer nur bei uns ausgeschüttet werden kann. Ja, also das ist immer so ein bisschen ein Dilemma. An und für sich haben wir schon ein sehr gutes Verhältnis jetzt zum Landesrat Rehheis und zum Stadtrat Bechlane. Ich finde, wir werden ernst genommen, man haucht uns zu, ja, man ist schon für uns da. Also ich finde, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Aber ich verstehe auch, dass jetzt Stadt und Land nicht nur geben können. Aber es könnte natürlich von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr sein, gell? Das schon. Ja, es wird ja auch die Zahl der Klienten natürlich erhöht. Ja, leider. Also sagen wir so, wenn es nach den Dingen müssten wir schon längst viel mehr gekriegt haben. Gell? Also dem wird noch nicht Rechnung getragen. Gell? Da sind wir schon noch ein bisschen am Kämpfen. Und wenn wir noch einiges zum Kämpfen haben. Sie haben jetzt schon einige Male erwähnt, dass es Männer sind. Das sind wahrscheinlich hauptsächlich Männer. Kann man es irgendwie erklären? Ja, das ist ganz schwierig. Gell? Also in der D-Stube haben wir jetzt 12% Frauen. Streetwork-Bereich, muss jetzt überlegen, sind es so 80% Männer. Also immer wesentlich mehr. Wir haben uns auch überlegt, wieso sind Frauen jetzt weniger alkoholkrank? Und da ist mir auch gesagt worden, Frauen sind mehr tablettenabhängig. Weil früher schon das mehr geächtet war, dass Frauen Alkohol trinken. Also man kann das schon ein bisschen so nur geschichtlich betrachten, oder? Das ist nie so akzeptiert worden und vielleicht ist es dann mit Tabletten dann besser gegangen, weil das hat man mit dem Geheimen machen können und so. Also so kann ich mir das erklären, oder? Das schränkt wahrscheinlich die Arbeitsfähigkeit nicht direkt ein. Ja, man muss ja funktionieren mehr als Frau, weil Frau ist man dann für den Haushalt zuständig und Mutter vielleicht noch, oder? Und also so kann ich mir das vorstellen, dass man dann mehr Tabletten nimmt, weil man noch funktionieren will und sich mehr so auf Beruhigungstabletten vielleicht mehr einlässt, Schlaftabletten, wo man natürlich furchtbar abhängig wird, oder? Aber ja, Frauen müssen da irgendwie anders sein. Und von wegen Obdachlosigkeit ist es so, dass Frauen mehr auf sich nehmen, um nicht obdachlos zu werden, das heißt wirklich nicht auf der Straße zu schlafen, weil ja eine Frau allein auf der Straße ja sexuellen Übergriffen extrem ausgesetzt ist. Das heißt, die Angst ist einfach stärker. Das heißt, wenn Frauen auf der Straße sind, sind sie meistens psychisch sehr krank. Und teilweise sind sie nicht allein, also dass sie als Paar auf der Straße sind. Da geht es wahrscheinlich eher noch. Aber insgesamt muss ich sagen, sind Frauen versteckt, obdachlos und wohnungslos. Das heißt, sie kommen eher bei sogenannten Freunden unter oder lieber unter, bevor sie auf der Straße sind. Und nehmen lieber anderes in Kauf, als dass sie obdachlos sind. Also so ist es jetzt für uns vorstellbar, das Ganze. In Sachen Zurückführung in die Arbeitswelt, Sie haben schon den Bauernhof erwähnt. Gibt es auch andere Projekte, wo sich die Klienten einbringen können, wo sie, ich weiß jetzt nicht, ältere Wohnungen renovieren zusammen oder unter Aussicht? Gibt es andere Arbeitsprojekte oder könnte man das in Zukunft vielleicht? Nein, es gibt schon welche. Also da fällt mir jetzt der Verein Emaus ein. Da muss man allerdings vorher einen Entzug machen. Mhm. Ja? Oder, mein Gott, es gibt schon mehrere, die fallen mir ein. Also es gibt schon welche. Und es gibt auch welche in Innsbruck. Gell? Nur bin ich jetzt da gerade ein bisschen überfragt. Aber es gibt sie. Sie haben ja das Thema eh schon mehrfach angesprochen. Es ist der Alkohol das Problem und dann der Entzug. Gibt es da Erfolgschancen, wenn man sich in Entzug begibt? Also wie haben Sie da Erfahrung, dass Leute den Alkoholkonsum wirklich reduzieren können, soweit, um wieder komplett arbeitsfähig zu sein. Also komplett arbeitsfähig, aber zumindest für Teilzeitjobs, um wieder auf sich selbst zu schauen. Wirklich Männer, die das schaffen und in den ersten Arbeitsmarkt wiederkommen. Mhm. Das gibt es durchaus. Und zwar ist es so, wie gesagt, wenn man jünger ist, wenn man den Willen dazu hat, ist es durchaus schaffbar. Und zwar meistens ist es so, dann, ich weiß es jetzt eben über den Verein Emaus, oder? Dass Klienten von uns, das auch selber wollten, haben einen Entzug gemacht, sind dann im Emaus aufgenommen worden. Die leben dort in einer Wohngemeinschaft da, oder? Und arbeiten da gemeinsam und haben das auch durchgezogen und kriegen dann noch eine Wohnung, eine Arbeit und ein normales Leben. Also das ist absolut möglich. Und auch bei jetzt Männern, wo ich immer gedacht habe, also das wird wohl eher nichts mehr, oder? Mhm. Das kann sein. Also wenn man das wirklich selber will, dann ist es absolut möglich. Aber wie gesagt, man muss, also der Körper darf wahrscheinlich nur nicht so viel Schaden genommen haben, sonst wird das schon viel schwieriger, oder? Dann sage ich vielleicht nicht unbedingt erster Arbeitsmarkt, eher zweiter. Aber wenn der Wille da ist, ich glaube, das ist es um und auf und an, die Hilfestellung rundherum muss schon da sein. Also alleine das, glaube ich, ist es nicht unbedingt machbar. Und vor allem braucht man ja immer dann ein anderes Umfeld und nicht wieder das alte, die auch trinken, sondern man soll ja von dem irgendwie wegkommen, mhm, oder? Und ich denke schon, dass es ein paar Vereine gibt, wo einfach da die Hilfestellung dazu geboten wird, dass das machbar und möglich ist. Jetzt ist das ja sehr viel Arbeit, wie man schon hören kann. Wer steckt hinterm Verein? Also wie viel hauptamtliche Mitarbeiter, haben Sie auch Zivildiener unterstützend? Ja, wir sind insgesamt 21 mit mir selber, davon sind 2 Zivildiener. Wir arbeiten alle in Teilzeit, also maximal 30 Stunden. Also wir sind ein Verein, das heißt, es gibt auch noch einen Vorstand, der ist ehrenamtlich. Und da sind insgesamt 10 Personen drin. Ja, das ist so. Diese Arbeitskräfte brauchst du noch wirklich? Ja, also ich könnte noch, sagen wir, 7 mehr einstellen. Gell? Wir hätten Arbeit genug. Was muss man mitbringen, um mitzuarbeiten? Auch wenn es nicht unbedingt hauptamtlich, sondern ehrenamtliche Mitarbeit? Ehrenamtlich ist ein bisschen schwierig bei uns, weil das schon Arbeit ist, die sehr nahe gehen kann. Mhm. Oder? Das heißt, man muss sich bei uns immer ganz stark abgrenzen können. Und das eben, das ist so das Problem, oder? Weil, wenn jemand ehrenamtlich bei uns arbeitet, jetzt sagen wir zum Beispiel D-Stube oder so, wir haben immer ganz viele Praktikantinnen, oder? Und dann müssen wir auf die Praktikantinnen schauen, weil die können sich vielleicht nicht so selber schützen, oder? Mhm. Man muss nämlich immer Grenzen aufzeigen, weil wenn man keine Grenzen aufzeigt, dann wird genommen, ja, oder? Und irgendwann fällt man um, weil man es nur mal packt, oder? So ist es schwierig, weil wir müssen ja unsere Arbeit machen. Wenn wir jetzt auch noch auf Ehrenamtliche achten müssen, oder? Dann ist das schon viel Arbeit. Mhm. Noch Arbeit dazu. Aber es gibt immer wieder Bereiche, wo ich sage, ehrenamtlich, super. Erstens mal, unser Vorstand ist ehrenamtlich, oder? Ganz toll. Das geht ja sonst gar nicht. Dann immer wieder so Dinge, wenn ich sage, gewisse Projekte für uns organisieren, oder? Jetzt gerade im Bereich Kleidersammlung, oder? Da, wenn wir ehrenamtlich haben, ist das super. Oder wir haben jetzt die Ausgabe von Kinderbekleidung an ehrenamtlich übergeben. Also das sind so Bereiche, wo ich sagen muss, super, dass es Ehrenamtliche gibt. Also mhm, da ist das eine ganz wertvolle Unterstützung für einen Verein. Aber es ist, wir sehen es auch bei der Arbeit mit den Zivildienern, oder? Ein Zivildiener sieht nur da, dass er uns ganz viel Arbeiten erledigt, sondern wir müssen auch einen Zivildiener begleiten und immer drauf schauen, geht es ihm gut. Weil die Arbeit mit unseren Klienten und Klientinnen eben ist teilweise sehr anstrengend und kräfteraubend. Und da müssen wir auch immer schauen, dass wir für sie die Grenzen ziehen. Gell? Dass wir immer sagen, ah, wie geht's da dazu, oder? Ihnen Supervision anbieten, oder? Weil unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben natürlich auch immer die Möglichkeit, Supervision zu bekommen. Weil das ohne dem geht es einfach im Sozialbereich gar nicht, oder? Weil man muss immer aufpassen, dass man auch nicht, ja, eben zu viel gibt. Das geht gar nicht. Also, Helfersyndrom und so, das ist, eine Katastrophe, ja. Und hauptamtliche Mitarbeiter, also das wird wahrscheinlich dann, das sind dann Ausgebildete. Ja, also wir haben meistens diplomierte Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen. Ich glaube, das ist jetzt das Gros. Und Theologen haben wir auch. Aber so für bestimmte Stellen braucht es einfach ausgebildete Sozialarbeiterinnen. Ja, selbstverständlich. Ja. Ja. So gerade jetzt im Beratungsbereich ist es einfach, das ist die beste Ausbildung dafür. Dann bleibt zu hoffen, dass die Arbeit weiterhin fruchtbar bleibt und Unterstützung bekommt. Ja. Freiwillige Spenden und öffentliche Unterstützung. Und dann bleibt mir nur zu sagen noch alles Gute für die Zukunft. Ja, vielen Dank.